1950, Streik, bis der Preistreiberpakt fällt. Nach dem Krieg wollen die Arbeitenden endlich wieder menschenwürdig leben, die Unternehmer möglichst rasch konkurrenzfähig werden. Die Lohnpreisabkommen, die von Arbeiter- und Unternehmervertretungen ausgehandelt werden, führen zu Reallohnverlusten. Arbeiter und Arbeiterinnen wenden sich gegen ihre Vertreter in Arbeiterkammer und Gewerkschaft, über 100.000 streiken. Regierung, SP und Gewerkschaftsführung sprechen von einem kommunistischen Putschversuch. Der Streik wird niedergeschlagen.